Kundgabe 1837. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.3.1941. Auswirkung böswilliger Zerstörungen. Die sichtbare Welt besteht aus einer verhärteten Substanz. Ist aus dem Geistigen entnommen, soll Geistigem zum Aufenthalt dienen und sich wieder in geistige Substanz auflösen, so wie sie ihren Zweck erfüllt hat. Somit ist allem, was sichtbar ist, eine Aufgabe gestellt, und es erfüllt diese Aufgabe auch, solange der Mensch keinen Einfluss darauf hat. Doch dieser kann Kraft seines Willens auch hinderlich sein. Er kann durch vorzeitiges Zerstören eines sichtbaren Schöpfungswerkes die geistige Substanz vor der ihm zugewiesenen Zeit zur Auflösung bringen, ehe es also seinen Zweck erfüllt hat. Und dann handelt der Mensch wieder die göttliche Ordnung, denn er verstößt gegen Gesetze, die Gott selbst gegeben hat. Er greift in die göttliche Bestimmung ein. Er hindert das Geistige am Ausreifen, und dieses wieder sucht sich einen Ausgleich des ihm widerfahrenen Unrechtes, da ein solches Unterbrechen seinen Entwicklungsgang verlängert und es den Leidenszustand nun entsprechend länger ertragen muss. Dieses vorzeitig frei gewordene Geistige bedrängt die Menschen und, da es selbst noch unreif ist, in einer Weise, die sich auch schädigend für die Seelen auswirkt. Alles, was sichtbar ist, kann den Menschen nicht schädigend beeinflussen, denn es ist gebannt in der Form. Sobald es aber einmal dem Menschen unsichtbar geworden ist, hat das Geistige Gewalt über den Menschen, wenn auch in verschiedenster Weise. Darum wirken sich Zerstörungen, ganz gleich welcher Art, immer nachteilig aus für den Menschen. Und es ist nun verständlich, dass die geistige Beschaffenheit der Menschen einerseits eine Folge ist der Zerstörungswut dieser, dass umgekehrt aber letztere wieder zunehmen wird, weil die geistigen Wesen sich in der Freiheit wohlfühlen und dem gebundenen Zustand entfliehen zu können glauben. Es wird also vieles unsichtbar und ebenso vieles unvollkommenes Geistiges hofft, der Form für immer entfliehen zu können. Und daher treibt es die Menschen an, ihren freien Willen so zu gebrauchen, dass sie sichtbare Schöpfungen zerstören, denn es glaubt dadurch, die Freiheit behalten zu können. Diese wird ihm jedoch bald wieder genommen, und nun ist das Geistige in großer Not, denn es empfindet den neuen Zwang noch viel qualvoller als zuvor, und seine Erregung kommt in der verschiedensten Weise zum Ausdruck. Immer jedoch so, dass die Menschen bedrängt werden in seiner Umgebung, dass die Seele des Menschen sich gequält fühlt in oft unerträglicher Art, dass sie ihren Lebensmut verliert, körperlichen Krankheiten ausgesetzt ist, unduldsam ist oder sich auch offen gegen Gott stellt. Und immer sind dies die Auswirkungen solcher böswilligen Zerstörungen göttlicher Schöpfungen, die Folgen schwer sind und irdisch und geistig größten Nachteil bringen. Denn es sind Handlungen gegen die göttliche Ordnung, und also müssen sie sich zum Schaden des Leibes und der Seele auswirken. Denn immer sind gottgegnerische Kräfte am Werk und suchen die Menschen zu bestimmen, ihren freien Willen zu missbrauchen und das zu zerstören, was Gott entstehen ließ, zur Höherentwicklung des unvollkommenen Geistigen. Amen.